Bei Zahlungen sind noch weitere Ausdrücke wichtig. Hören Sie die Erklärungen. Nach dem Signal können Sie die Ausdrücke wiederholen. Bei vielen Banken zahlt man monatlich einen Betrag für das Girokonto. Das ist die Kontoführungsgebühr. Wenn man jeden Monat eine bestimmte Summe Geld überweisen muss, kann man einen Dauerauftrag einrichten. So zahlt man in Deutschland auch seine Miete. Sie können einer Firma erlauben, einzelne Beträge von ihrem Konto abzubuchen. Dann können Sie am Lastschriftverfahren teilnehmen. Das ist zum Beispiel praktisch für Telefon- oder Stromrechnungen, also immer dann, wenn Sie einen unterschiedlichen Betrag bezahlen. Wenn Sie mehr Geld von Ihrem Konto abheben, als darauf ist, sagt man das Konto überziehen. Die Summe, die Sie maximal von Ihrem Konto abheben können, obwohl kein Geld mehr darauf ist, heißt der Dispositionskredit. In der Alltagssprache hört man oft die Kurzform, der Dispo-Kredit. Geld, das man von der Bank für sein gespartes Geld bekommt, nennt man der Zins, die Zinsen. Genauer sagt man haben Zinsen. Wenn Sie von einer Bank Geld leihen, zum Beispiel bei einem Dispo-Kredit, müssen Sie Zinsen zahlen. Das sind die Sollzinsen. Wenn Sie eine Überweisung machen wollen, helfen Ihnen diese Wörter. Die international standardisierte Kontonummer des Girokontos heißt die IBAN. Der internationale Code zur Identifizierung der Banken heißt der BIC. Bei einer Online-Überweisung müssen Sie meistens nur die IBAN eintragen. Der BIC wird automatisch ergänzt. Die Person oder Institution, der Sie Geld überweisen möchten, ist der Zahlungsempfänger. Im Feld Verwendungszweck geben Sie an, wofür Sie das Geld überweisen. Oft trägt man hier Nummer und Datum einer Rechnung ein und die Kundennummer.